Ich bin der Selbstständige und möchte Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Aber bevor ich damit beginne, bitte ich um Ihre persönliche Information. Wie heißen Sie denn? Ja, Herr Doktor, ich bin sehr schlecht und ich fühle mich nicht gut. Aber ich habe meine alle personellen Daten gegeben. Warum habe ich wieder gefragt? Ja, ich verstehe, aber um eine Verwechslung zu vermeiden, brauche ich wieder Ihre persönliche Information. Ach so. Mein Name ist Theo Sarbowski. Theo Zarbowski. Könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? T wie Theodor, H wie Heinrich, E wie Emil, O Ja. wie Otto. Und mein Ja. Nachname S wie Samuel, A wie Anton, R wie Richard, B wie Bertha, O wie Otto, Victor V, V wie Victor, S wie wieder Samuel, K wie Kaufmann, I. Iwi Saborski. Ida. Wie alt sind Sie, Herr Saborski? Ich bin 49 Jahre alt. Wann wurden Sie genau geboren? Ich bin am 31.12.1987 Entschuldigung. 67 Ja. oder 87? 31.12.1967. Okay. Ist das Sie sind 69 Jahre alt, richtig? falsch? 67, Herr Doktor. 67. Okay, 67, aber Sie sind 69 Jahre alt, richtig? 59. Ich bin 59 Jahre alt. 50, okay, alles klar. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,83 Meter. 83. Und wie viel wiegen Sie aktuell? Ungefähr 74,3 Kilo. Vierundsiebzig und drei Kilo. Und Herr Sabuski, Sie haben erwähnt, dass Sie müde sind. Seit wann sind Sie müde? Ich bin total kaputt und mir ist schlecht. Und seit 4 Wochen habe ich sehr starke Bauchschmerzen, Herr Doktor. Und könnten Sie mir zeigen, wo genau sich befindet? Ja, ganz Ganzbau. im Oberbauch. Aber ich konnte nicht ganz genau beschreiben, das ist sehr schlimm und sei so schlimmer, ja. Befindet sich eher rechte Seite, linke Seite oder Mitte Seite? Kann man so sagen, ja, mittler, aber Oberbauch. Im mittleren Okay. Oberbauch. Strahlen die Schmerzen aus? Was meinen Sie mit dem Strahlen? Ich meine, die Schmerzen bleiben nicht eine Körperteile, sondern breitet sich auf andere Körperteile aus. In den Rücken, ja, in den Rücken. Rücken. Nun könnten Sie die Schmerzen beschreiben? Sind sie eher dumpf, drückend, brennend, ziehend, krampfartig? Manchmal kolikartig, aber ziehende und starke Oberbauchschmerzen. Und dann langsam zunehmende. Und ja, Herr Doktor. Okay. Treten die Schmerzen attackartig auf oder sind sie dauerhaft vorhanden? Mein Bauchschmerzen ist derzeit Sehr, so schlimm, aber im Verlauf der Zeit schlimmer geworden. Schlimmer geworden. Aber Okay. völlig artig. Manchmal kann man sagen, so ja, ein bisschen wellenförmig. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10? Wobei 0 keine Schmerzen, 10 am stärksten Schmerzen bedeutet. Ungefähr ja, 6. 6. Und gab es Auslöser für die Schmerzen? Ja, Herr Doktor, vor 3 Wochen ich nachdem Eiersalat und mit ein bisschen Brot und Butter gegessen. Und dann, ja, das war's ein bisschen stärker geworden. Und dann, ja, nach dem Essen, kann man so sagen, ja. Nach dem Eiersalat und Ein mit bisschen Brot und Butter. Butter, Ja, okay. ein bisschen fertiges Ja, Essen. das verstehe ich. Das verstehe Fertiges. ich. Und gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Oh, Herr Doktor, ich bin in Ruhestand, ist das ganz besser. Aber wenn ich mich ein bisschen Bewegung und oder stehen, ist stärker geworden. Und wenn ich in Ruhe bleiben, wenn ich, aber ist schwächer. Schwächer geworden. Ja, das verstehe. Und Herr Sabowski, haben Sie dagegen Medikamente eingenommen? Gemeint, ich habe keine Medikamente, Herr Doktor. Ja, ich bin früher sehr gesund. Ich war früher sehr gesund. Aber ich habe viel Zeit, seit langer Zeit zum Arzt nicht gegangen, Okay. ja. Sie haben gegen diese Schmerzen keine Medikamente eingenommen, richtig? Ja, ungefähr. Ich habe meine Hausarzt, dessen Namen vergessen. Ich war sehr gesund früher, aber in der letzten Zeit habe ich sehr Bauchschmerzen, starke Bauchschmerzen. Ja, Was? das verstehe Richtig, ich. Herr Doktor. Hatten Sie schon einmal keine ähnliche Beschwerden, richtig? Ja, aber seit 3 Wochen habe ich ähnliche Beschwerden. Aber seit 3 Wochen, 3 Monaten habe ich ähnliche Beschwerden seit 3 Monaten. Aber seit 3 Wochen ist das schlimmer geworden. Ja, das verstehe. Das verstehe. Und haben Sie Fieber? Fühlen Sie sich fiebrig? Fibi, nie. Ich habe keine Fieber. Alles klar. Und wie ist Ihr Appetit? Seit 3 Wochen ja, habe ich kaum Appetit. Kaum Appetit. Ich fühle mich nicht so gut und ich möchte nicht etwas essen. Besonders etwas Fettiges essen, zum Beispiel Kartoffeln, Butter und Schokolade. Und habe ich sehr starke Schmerzen. Aber wenn ich ruhe oder ich habe keine Essen gegessen, ist alles in Ordnung. Alles klar. Und Herr Sabowski, Sie haben erwähnt, dass Sie Übelkeit haben. Und haben Sie erbrochen? Buchen nie. Ich hab Übelkeit, aber seit 3 Wochen mit meiner Beschwerden habe ich Übelkeit und auch ist schlimmer geworden, aber ich habe keine, ich möchte, ich musste nicht erbrechen. Okay, alles klar. Und haben Sie Schwierigkeiten beim Wasserlassen? Schwierigkeiten? Was meinen Sie Schwierigkeiten? Ja. Zum Beispiel Schmerzen beim Wasserlassen oder Ja, ich habe keine Schmerzen und ich habe keine brennende Gefühl, aber mein Urin ist ein bisschen dunkel. Ja. dunkel. Ja. Wie So. alt wir? Ja, wie Tee. Ja, kann man so sagen, ja. Als Ja. Bier und Tee, ja. Okay. Und haben Sie Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang? Ich habe keine Beschwerden, keine Schmerzen, aber mein Stuhl ist ein bisschen glänzend, hellbraun und ich muss immer mehrmals zur Toilette gehen. Mhm. Das ist nachts, aber ich habe keine Blut bemerkt. Ja, ein bisschen dünner Stuhl, ja. Dünnes Stück. Und Herr Sabuski, leiden Sie an einer chronischen Erkrankung, eine dauerhafte Erkrankung? Also ich meine Bluthochdruck, Blutzucker. Vor 10 Jahren Mhm. hat mein Hausarzt schon gesagt, dass ich eine Hundenauge hatte. Was ist das Hundenauge? Soll ich zu Augenarzt besuchen, Herr Doktor? Nein, das ist eine orthopädische Erkrankung, aber mit bequemen Schuhen wird es gut behandelt. Sie sollten eine Orthopäde einen Termin vereinbaren. Ah, ach so, danke schön. Ja, das ist keine Augenerkrankung. Nur, ich habe grüne Auge. Ja, und nehmen Sie Medikamente ein? Medikamente, ich habe keine Medikamente. Ah, alles klar. Früher bin ich sehr gesund. Oh, alles klar, super. Sehr gesund. Und Herr Sawuski, wurden Sie schon einmal operiert? Vor 29 Jahren Mhm. hatte ich eine Unterschenkel Knochenbruch und ich hatte eine Operation damals. Nach der Operation hatte ich sehr schlechte Situation und musste ich 4 Packs Blut bekommen. Ja, das war sehr schlecht. Das tut mir leid, dass Sie diese Erfahrungen gemacht haben. Und ja, was hat passiert damals? Sind Sie im Krankenhaus geblieben? Ich vermute, dass ich eine Blutung hatte, aber ich weiß nicht genau, Herr Doktor. Okay, das verstehe ich. Und sind Sie allergisch gegen etwas? Allergisch? Ich habe keine Allergie. Und haben Sie Unverträglichkeit? Unverträglichkeit? Ja, was meinen Sie, Unverträglichkeit? Was Ja, ist die? Allergie ist eine systemische Reaktion wie Juckreiz, Hautrötung, aber Unverträglichkeit ist eher lokale Reaktion, insbesondere im Verdauungssysteme, zum Beispiel Laktose, Milchsäure, Unverträglichkeit oder Glutenunverträglichkeit. Ach so, mein Freund hat schon gesagt, dass ich eine Wasserallergie, Herr Doktor. Wasserallergie? Wasserallergie, was meinen Sie Das mit ist meinen unwahrscheinlich. Sie hat einen Scherz gemacht. Allergien? Wenn ich trinke ein bisschen Alkohol und ich muss zur Toilette gehen, mehrmals und meine Freundin hat schon gesagt, ja, trinken Sie bitte weniger Alkohol, aber hab ich nicht Wasserallergie. Aber meine Freundin hat schon gesagt, dass ich eine Wasserallergie habe. Aber ich Ja, weiß. das habe ich verstanden. Ja. Sie haben einen Scherz gemacht, ja. Und Ja. Herr Sabuski, rauchen Sie? Rauchen Sie, ja, seit 40 Jahren rauche ich 20 Zigaretten täglich, Herr Doktor. Ein Packen, richtig? Ja, ein Ein Packen. Packen. Ja, ein Packen. Und trinken Sie Alkohol? Herr Doktor, ich habe schon gesagt, ja, ich trinke, konsumiere immer Alkohol und 3 bis 4 Flaschen Bier täglich, circa seit 40 Jahren und zusätzlich mindestens 2 Schnaps täglich. Wenn ich ein bisschen Kopfschmerzen habe und trinke ich immer einen Schnaps. Das geht gut, ja. Und ja, bitte nehmen Sie nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt oder hatten Sie Kontakt zu Drogen? Ja, zuletzt vor einem Jahr und Cannabis 2 bis 3 Joints alle 2 bis 3 Wochen, aber in letzter Zeit habe ich nicht. Alles klar. Ein Drogenkonsum kann zu Gesundheitsproblemen führen. Ja, aber Sie sind bewusst, Ja, Sie sind, ja. Herr Doktor, ich habe sehr starke Bauchschmerzen. Können Sie bitte mir helfen? Aber Okay. konsumieren Alkohol ist sehr schön für mich, ja. Das geht. Okay, Herr Sabuski. Möchten Sie Medikamente? Moment, oder könnten Sie bis Ende des Gesprächs aushalten? Ich kann aushalten, ja. Okay. Leben Ihre Eltern noch? Beide sind verstorben und mein Vater ist ein Dickdarmkrebs mit 60 Jahren verstorben und meine Mutter ist eine klare Ursache mit 65 Jahren verstorben. Ja, Herr Doktor. Okay, haben Und Sie du? Geschwister? Und auch mein Großvater hatte einen Magenkrebs mit Magenkarzinom oder Dickdarmkarzinom? mein Großvater Herr hat Großvater. Magenkarzinom, aber mein Vater hatte Dickdarmkrebs. Ah, das tut mir leid. Kann ich Krebs sein? Ich gehe momentan nicht davon aus, aber um sicher zu gehen, brauche ich weitere Untersuchungen. Dann können wir genau Ihnen erklären, ob Sie einen Krebs haben. Aber momentan gehe ich nicht davon aus. Ja. Und herzliches Beileid, Frau Sarbowski, zum Verlust Ihrer Familie. Das tut mir leid. Und haben Sie Geschwister? Keine Geschwister. Keine Geschwister. Und sind Sie verheiratet? Ich bin geschieden seit 10 Jahren und ich habe eine Tochter, aber ich hatte kaum Kontakt mit meiner Tochter und ja, Ja, das tut mir leid. ich bin arbeitslos, Herr Doktor, seit 5 Jahren. Aber früher war ich Schlosser und Dreher, aber nur ich bin immer im Zuhause, ja. Ja, das tut mir leid. Ja, Herr Sabuski, ich glaube, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt und alle relevanten Informationen gesammelt. Nach den Angaben denke ich am ehesten ein Bauchspeicheldrüsenentzündung, aber das ist nur ein Verdacht und muss durch weitere Untersuchungen bestätigt werden. Zunächst würde ich eine körperliche Untersuchung durchführen und Ihre Vitalparameter messen. Dann würde ich ein EKG schreiben lassen, um eine kardiologische Ursache auszuschließen. Anschließend würde ich ein Bauch Ultraschall durchführen. Haben Sie Fragen? Musst du hier bleiben, Herr Doktor? Für weitere Untersuchungen, ja, sollten Sie hier bleiben. Sie sollten Ihre Gesundheit priorisieren. Wie viele Stunden es dauern wird? Momentan kann ich nicht genau sagen. Ja, okay. Dankeschön. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen und beste medizinische Versorgung zu bieten. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Ja, danke schön, Herr Doktor. Abi sınavda yetip burada yetmeme nedeni ne ya? Gibt es jemand, der Fragen hat? Abi ben öncelikle şey diyeceğim, ben bu hastayı çok iyi biliyorum. Bu hasta kesinlikle sınavda çok kötü konuşuyor. Hiç susmuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi tecrübelerde yeni bir hasta daha var. Bu Unterhalter olan şey. Alain Unterhalter diyor. Abi Bu şöyle, yeni bu yakın zamanda Yunan'daki bu var. akut pankreatiti çıkmış da akut şeyde kronik akut şubesi değil de bu çıkmış. Ben bildiğimi söyleyeyim abi önce. Bu normal bir imandaki hasta. Daha sonra başka bir hastaya dönüyorlar. O hasta şey oluyor. Bazen müzisyen oluyor ama yine şikayetler falan aynı olan. Daha ılımlı, daha konuşabileceğin, daha anlaşabileceğin bir hasta oluyor. Müzisyen oluyor bazen, bazen priyos da oluyordu. Rahip oluyor yani. Sonra yine bu hastaya döndüler. Şu an güncel olarak bildiğim kadarıyla bu hasta. Yani ich bin allergisch gegen Wasser. Normalde ben kolelitiyaz zannettim bu hastayı. Kolik atik ağrısı falan var ya, ezberden gitmedim. Sonra ich bin allergisch gegen Wasser deyince dedim bu pankreatit. Çünkü ben bu fali çok iyi biliyorum. biraz ya şey yönünden sıkıntılı aslında. Ya. Hem konuşması çok umgangssprachlich, hem de şey yani biraz konuşurken çok konuşuyor, susmuyor. Abi dinlerken böyle hiç düşünmemiştim halbuki de o alerjik gergin varsa deyince öyle abi. Abi benim internet mi gitti? Dinliyoruz abi. Ha evet. Sorun yok, dinliyoruz sizi. Bemer Kung var mı diye herhalde Kemal abi sordu. Başka soru ya da soru var Ja, mı diye. okay. Ja, ich hatte diese Frage gestellt. Und gibt es jemand, der Fragen hat? Ja, vielleicht der Patient hat berichtet, dass er auch Durchfall hat. Habe ich richtig verstanden? Oder und Übelkeit, auch Erbrechen hat. Dünerstuhl. Ja, er hat keinen Durchfall, sondern Dünnerstuhl. Dünerstuhl. Ich hab nicht so gesagt. Ich hab Okay. Übelkeit auch Durchfall? Übelkeit Erbrechen? Dünerstuhl. Dünerstuhl. Nein, neben Stuhlprobleme gibt es auch Übelkeit und Erbrechen. Ohne Erbrechen, aber mir ist schlecht. Ja, okay. Vielleicht diese Frage kann auch gestellt werden. Haben andere nach dem Essen auch ähnliche Beschwerde gehabt? Weil der Patient unter Übelkeit auch Stuhlprobleme hat. Hocam, ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Ya natürlich. Hani şeyler çok güzeldi, tepkilerin, reaksiyonların. Burada yetişmeme nedeni hani İbrahim hocamın sağ olsun hani reaksiyonları çok girmesi. Bu da güzel oldu sınav öncesi. Hani kaç şeyle gelebilir. Ama kolelitiyazisteki ağrı Recht Schulter'e yayılıyor. Burada Şıtral'ın dediği in den Rücken. Und Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Pankreatitte ama kolik artik oluyor mu abla? Sadece bilgi eksikliğinden soruyorum. Özür dilerim. Pankreatit değil mi? Yani Gürtel Förmig işin. Aa, Gürtel söylemeyebiliyor hocam. Yok, İnden söylemiyor. Biliyorum. Hürken, Hünden Rekonstrahlen, İnden İskenupnormalevazen. o da var. Strahlen olmayanı da olabiliyor hocam bizim fellelerde. Hani kolik Ama yani şöyle artik. birazdan konuşacağız. Ayrıca taneye kesinlikle poliehlityazisi, Tabii daha doğrusu koymak lazım. koledo poliehlityazisi, evet, koymak lazım. Tamam. Teşekkürler. Abi ben hazırım bu arada, yani şey Okey. başladı. Şeyi sormak istiyorum. Bir hocamız ekran paylaşımı yaptı galiba. Yapılabilir abi. Kim Okey. yaptı? Gitti. Gitti. O, neyse. Öyle, teknik bir şeyler. Daha Bir aile şeyler muhali. yazdı ama Ben de merak ettim. Kemal abi herhalde. siz mi yapıyorsunuz diye. Yok, ben yapmadım. Ben yapmadım. Yani Demek ki bu özellik açık. Herkes yazıyordu yapabiliyor. Ben... herhalde. Hı? Evet abi yapabiliyormuşuz. Okey. Vielleicht ein Labo, möchtest du ein Labor anruf? Einen Labor anruf? Ja. Ben. Zunächst brauche ich ja die Uhrzeit umstellen. 20 Minuten. Okay. Kling, kling, kling. Ja, bitte schön. Ya kim veya Peki ama yapıyor musunuz? Çetin hocam ha İpek. ben mi yapayım? Ya, Okey ben güzel. yapayım. Tamam. Kling Yahya bitte Demir bitişön. kling. Guten Tag, ich bin Frau Müller am Labor. Ja. Herr Lorenz Thrombosit Wert'in Swansea 1000 pro mikrolitre. Okay, alles klar. Könnten Sie İşte bitte, ja, ja, ich mit teile Ihren Oberarzt mit. Oberarzten. Danke. Schönen Tag. Schönen Tag auch. Ja, nehmen Sie bitte Platz. Hallo, guten Tag, Guten Tag. mein Kollege. Was machen Sie heute? Haben Sie einen neuen Patienten oder eine neue Ja, Patientin? hallo. Was? Guten Tag. Demir Guten ist mein Tag. Name. Ich bin ein neuer Assistent, der neue Assistent und möchte Ihnen eine neue Patientin in der Notaufnahme vorstellen. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich vor, Ihnen einen wichtigen Laboranruf berichten. Eine Kollegin aus dem Labor hat mir telefonisch mitgeteilt, dass der Thrombozytenwert von Herrn Lorenz bei 20 Tausend pro Mikroliter liegt. Dieser Wert ist sehr stark Was haben erniedrigt. Sie gesagt? 20? 20.000. Ah, 20.000. Ja, das ist ein Thrombozytopenie, das ist ein stark erniedrigt. Ja, Thrombozytopenie. Ja, und wie ist normale Werte? Normale Werte liegt zwischen 1025 und 600.000. 100.000, 125.600. 600 oder 400. Okay, 400. 400. aber 20.000, ja, zu wenig. Ja, richtig. Ja, welche Probleme könnte der Patient oder könnte die Patientin haben? Oder Ja, mit welcher Symptome kann der Patient mit dieser Werte kommen? diese ausgeprägte Thrombozytopenie kann zu Blutungen, Nasenblutungen, Petechie, Purpura oder intrakraniell, im schlimmsten Fall zu intrakraniell Blutungen führen. Also das ist sehr, sehr dringend, Ja, richtig? richtig. Okay. Deswegen würde ich Ihnen mitteilen. Okay, vielen Dank für diese Mitteilung. Das ist sehr, sehr wichtig. Und welche Ursachen sind möglich? Ja, mögliche Ursachen sind Knochenmarksuppression, Infektion, Medikamente, zum Beispiel aplastische Anämie oder Leukämie. Welche Medikamente meinen Sie zum Beispiel? Soweit ich weiß, ich bin mir nicht so sicher, aber soweit ich weiß, ja, ich habe vergessen. Das tut mir leid. Kein Problem, alles in Ordnung, Herr Kollege. Wir Chloridin sprechen ja oder zusammen. Heparin, ist es möglich? ja, Heparin, richtig. Oder ja, welche Krankheiten, welche Vorerkrankungen könnte auch es sein? ITP meinen Sie oder? Thrombozytopenie. Ja, ITP kann zu Thrombozytopenie Ja, führen. ITP, ja, okay. Was meinen Sie, ITP? Idiopathische thrombozytische Purpura. Ja, genau. Und welche Gründe könnte es sein für idiopathische thrombozytopenische Purpura? Soweit ich mich erinnere, das ist eine autoimmunologische Erkrankung. Und es gibt Idiopathik, keine ja, Gründe, idiopathische, das ist idiopathik, ja. ja, idiopathische bedeutet, wir können nicht den echten Grund finden. Ja, richtig. Okay. Und ja, könnten Sie bitte wiederholen, ja, welche Symptome könnte der Patient oder könnte die Patientin haben? Ja, Sie haben gesagt, Blutung, Blutungen, Petechie, Nasenblutungen, aber Petechie. Petechie, kleines Petechie, kleine Petechie oder große Petechie? Großpetechie, das ist Oder ganz Ober, ja, ganz Körper Petechie oder nur zum Beispiel an einer Hand oder im Gesicht, ich glaube, ja, am meisten Ich im meine Hand. verbreitende, in ausbreitende Petechie oder in ganzem Körperteil oder nur ein kleines Bereich. Ja, ich glaube, am ehesten im Hand, aber das kann im Gesicht vorliegen, vorhanden sein. Okay, ja, Hämatom, ist es möglich? Ja, natürlich ist es ist möglich, Hämatom Ja, oder gastrointestinale Blutung. gastrointestinal Blutung oder intrakranial Blutung. Ja, Ja, das Weiß ich nicht. bedeutet, ja, worauf sollte man achten bei dieser Situation? Bei intrakranial Hämatom, bei intrakranial Blutungen achtet man ja Synkope oder ja Okay, wir brauchen eine wichtige neurologische Untersuchung, ich glaube. Und ja, was planen Sie oder wenn Sie diese Patienten haben konnten, welche Therapie konnten Sie Ja, planen? das ist nicht meine Patientin. Ja. Zunächst brauche ich körperliche Untersuchung und zunächst brauche ich Patienten zu sehen. Meinen Ich Sie, würde nur Ihnen mitteilen. ja, verstehe, aber ich möchte ja über diese Situation sprechen, wenn Sie möchten. Ja, Möchten ja. Sie? Ja, natürlich. Aber zunächst brauche ich die Patienten untersuchen. Okay. Sie meinen, wir brauchen mehr Informationen und wir können ja durch eine Untersuchung diese Informationen erhalten. Okay, und ja, Sie haben gesagt, dass die Patienten Blutungen haben. Das ist auch eine Komplikation, richtig? Ja, richtig. Und die Ja. Therapie haben Sie erwähnt, das tut mir leid, zu unterbrechen. Die Therapie richtet sich nach der Ursache. Okay. Sollen wir warten oder? Zunächst Ist wird es eine dringende Situation? Ich meine, ist ja, es ein ich Notfall? weiß. Das ist Notfall. Wir können frisch Plasma geben. Meinen Sie ja Bluttransfusion? Ja, richtig. Mhm, okay. Aber wenn es eine autoimmune Probleme hat, ja, Können wir eigentlich gibt es ihn. keine. Ja. Okay. Okay, vielen Dank. Ja, ich hatte Sie gehört, dass Sie ja neu angefangen haben, aber wir konnten nicht kennenlernen. Und ich möchte ja wissen, wie Sie sind. Könnten Sie bitte sich vorstellen? Wie Ja, sind Sie? natürlich. Ich bin İbrahim Demir. Ich komme aus der Türkei. Ich bin 34 Jahre alt. Und ich bin seit Wie alt sind ungefähr Sie? Könnten Sie bitte wiederholen? 34 Jahre alt. 34, ja, sehr gut. Und ich bin Das seit bedeutet, drei Sie Jahren. haben Erfahrungen in der Türkei. Ja, ich habe 5 Jahre lang in der Türkei gearbeitet, im Krankenwagen. Ah, im Krankenwagen. Das ist interessant. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Und Und ich ich habe. habe ein paar ja, Nachrichten gelesen und gesehen. Ja, in der Türkei gibt es, ich glaube, ein paar Probleme beim Krankenwagen. Nein, habe ich keine Probleme. Hatte ich keine Probleme in der Türkei. Menschen können ja, oder können Sie schlechte vorhanden oder haben oder greifen, ja, können die Menschen greifen Sie an? Ich wusste nicht. Okay. In meinem Heimatland habe ich gearbeitet und dort habe ich nur eine ärztliche Krankenwagen vorliegt. Aber Ja, fünf wir Jahre, ja, okay, 5 Jahre ja. lang haben Sie Erfahrung beim Ja, richtig. Krankenwagen. Und warum sind Sie hier? Ja, ich bin hier gekommen, weil menschliche Werte in Deutschland eher ausgeprägt als in der Türkei. Ah, das ist sehr interessant. Ja. Und seit wann sind Sie hier? Seit ungefähr 3 Jahren. 3 Jahren, oh, sehr lang. Und ich glaube, Sie haben ja dort hier gelernt, oder? Ja, bis jetzt habe ich Deutschkurs besucht und Fachsprachprüfungskurs besucht und im Dezember habe ich eine Hospitation in Mülheim an der Ruhr gemacht, im Allgemeinchirurgie Ah, Abteilung. Ja, sehr gut. dort habe ich an der Operation teilgenommen. Im Zentralnotaufnahme habe ich den Patienten aufgenommen, zu helfen. Ja, das ist sehr gut. Und Sie haben auch Erfahrungen auch in der Türkei mit Krankenwagen und diese Station sind ähnlich, ich glaube. Ja, danke, Herr Beres. Und was planen Sie in Deutschland? Möchten Sie zu lange hier bleiben oder was Ja, planen Sie? natürlich. Ich interessiere mich für innere Medizin. Wenn ich diese Prüfung bestehe, möchte ich eine Stelle im inneren Medizin finden. Okay, sehr gut. Ja, ich hoffe, Sie können bestehen und Sie können finden. Danke, Herr Beres. Und haben Sie noch weitere Patienten? Ja, Herr Beres, ich habe eine neue Patientin in der Notaufnahme aufgenommen. Es handelt sich um Herrn Theo Sabowski, ein 59-jähriger Patienten, geboren am 31.12.1967. Er ist 1,87 Meter groß und er wiegt aktuell 74,3 Kilogramm. Er stellte sich bei uns heute bei uns seit 4 Wochen bestehenden, langsam einsetzenden, progredienten Oberbauchschmerzen. Sie beschreibt die Seit vier Schmerzen. Wochen. Ja, seit 4 Wochen bestehenden, langsam einsetzenden, progredienten Oberbauchschmerzen. Die Schmerzen strahlen in die Rücken aus. Sie beschreibt die Schmerzen als krampfartig und sie stuft die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 mit 6 von 10 ein. Als Auslöser wurde fettliche Essen genannt. Gestern hat sie hat er Entschuldigung, gestern hat er Eiersalat mit Butter und Brot gegessen. Sie ja und Verstärkungsfaktor wurde mit Bewegung und Stehen genannt. Linderungsfaktor dagegen mit Ruhe. Die vegetative Anamnese sind Gibt es noch weitere ja bei bestimmte Lebensmittel, das ja seine Schmerzen verstärken? soweit ich ja Zum gehört Beispiel, habe ja, Sie haben gesagt, fettig gegessen. ja. Zum Beispiel, ja, gibt es ein weitere bestimmte Lebensmittel wie gewürztes Essen, wie scharfes Essen? Ich Oder? glaube, er hat nicht genannt, aber Oder ich konnte verpassen. wenn der Patient nüchtern ist oder Hunger hat, hat der Patient weniger Schmerzen, weniger Probleme. Oder ja, Sie Ja. haben gesagt, nach dem Essen, ja, Wenn er insbesondere nach dem fettigen Essen hat der Patient diese Probleme oder nach allen Essen, nach dem immer Essen Probleme. Nein, fettliches Essen Nur nur. fettiges Essen, okay. Wenn er nicht isst, wenn er nicht isst, hat er keine Beschwerden. Okay, wenn er nichts isst, okay, hat er kein Problem. Okay, sehr gut. Weiter bitte. Und die vegetative Anamnese sind Insomnie, Inappetenz, Nausea ohne Emesis. Auffällig. Bei Stuhlgang hat er gesagt, dass er eine glänzende hellbraune Stuhl da, ja, das ist Fettstuhl. Und bei Urin hat er gesagt, dass er Polakürüre hat. Hollaküsüri, okay. Was noch? Und Gibt es noch was? weitere Ja, Veränderungen beim dunkle Urin? Urin. Ah, Dunkle Urin. dunkle Urin. Und der Patient hatte auch Ausstrahlung in den Rücken. Ja, in den Hat Rücken, der richtig. Patient, ja, okay, hat der Patient Flankenschmerzen? Ich glaube, nein. Okay, Sie können bei der Untersuchung diese Frage auch stellen Okay. oder Sie können auch den Patienten untersuchen. Und Dunkelurin, seit wann der Patient ja solche Beschwerden? Ich Ja, meine während dunkle Urin und ja hell ja braune Stuhlveränderung. Ja, während der Untersuchung frage ich, seit wann Okay. haben Sie? Okay, oder hat der Patient Hautfarbe Veränderung? Ja, auch diese frage ich, stelle ich. Oder hat der Patient ja andere begleitende Symptome wie Juckreiz? Okay, Sie Ja, können bei der Untersuchung diese Frage stellen, Herr okay. Kollege. Das ist ja alles ist in Ordnung. Das mache ich. Okay, was noch? Und als Vorerkrankungen hatte sie vor 10 Jahren Glaukos. Ja, Hühner Auge. Was meinen Sie? Was meinen Sie? Das ist eine orthopädische Erkrankung aufgrund von Drücken oder Reibung. Aber mit bequemer Schuhe wird es gut behandelt. Okay. Aber seit 10 Jahren, oder? 14 Jahren. Oh, okay, vor 10 Jahren, okay. Was noch? Und Hat der sie nimmt keine Patient. Medikamente. Er nimmt keine Medikamente ein. Er wurde vor 29 Kein Medikament. Jahren keine Ja, Medikamente ein. seit 4 Wochen hat der Patient starke Bauchschmerzen, Oberbauch und er hat keine Medikamente eingenommen. Ja, richtig. Oder ja, war der Patient bei diesem Zeitraum beim Hausarzt oder anderer Arzt? Er hat seinen Hausarzt nicht besucht. Okay. Ja, der Patient, er ist 59 Jahre alt und Oberbauchschmerzen. Ich habe Angst, Herr Kollege. Hat der Patient Atemnot, Dyspnoe? Vielleicht könnte es auch Myokardinfarkt sein. Ja, könnte es sein. Okay, haben Sie unterbrochen? Ja, Myokardinfarkt Bauchschmerzen. kann unter Bauchschmerzen verstehen. Ja, richtig. Ja, okay, Sie können, ja, bitte, ja, achten Sie darauf bei der körperlichen Untersuchung. Und hat der Patient weitere Vorerkrankungen? Nein, das war's. Okay, gibt es eine Operationsgeschichte? Ja, er wurde vor 29 Jahre, vor 20 Jahren eine Unterschenkeloperation durchgeführt. Nach der Operation hat er Sepsis gelitten. Ah, Sepsis, okay. Hat der Patient Allergie oder Unverträglichkeiten? Sie ist nicht allergisch, sie hat keine Unverträglichkeit. Sie ist Raucher, 40 Packen, ja. Er raucht 40 Packen, ja. Und er trinkt 40. 40, ja. Ja, verstehe. Seit 40 Jahren raucht er eine Packung Zigaretten. Das bedeutet 40 Packen, ja. Und Okay. er trinkt 3 bis 4 Bier täglich, circa 40 Jahre. Das ist so viel. Ja, so viel. Ja, Sie Ja, haben und recht, Herr sie Kollege. trinkt mindestens 2 Schnaps. Das ist auch so viel. Ja, genau, Sie haben recht. Er hatte Kontakt Cannabis 2 bis 3 Joints, aber momentan hat er keinen Kontakt nach dieser Aussage Okay. oder Laut und des Patienten, meinen Sie? ja, laut des Patienten momentan hat Okay. er keinen Kontakt. Kein Kontakt. Okay, sehr gut. Und ja, wie sieht ja seine Familie aus? Ja, ihr Vater ist an Darmkarzinom, Was meinen Sie? Darmkarzinom? Kolonkarzinom Ja, gestorben. genau. Ja, Kolonkarzinom. Ihre Opa hat Magenkarzinom gestorben. Und Opa, okay, Opa Magenkarzinom. seine Mutter ist seine Mutter ist verstorben, aber die Ursache ist unklar. Oder nicht bekannt, okay, weiter, Nicht bekannt. okay. Ist der Patient vollständig geimpft? Leider habe ich nicht gefragt, weil ich keine Zeit hatte. Okay, weiter bitte. Oder ja, hatte der Patient Reisegeschichte in letzter Zeit? Während der körperlichen Untersuchung frage ich. Ja, sehr gut. Aber Sie sind geschieden und hat eine gesunde Tochter. Ich bin nicht geschieden. Er ist geschieden. Aber Sie haben gesagt, Sie sind geschieden. Nein, Habe nein. ich? Okay. Er Okay, ist geschieden. vielleicht habe ich falsch verstanden, Entschuldigung. Ja. Okay. Und er hat eine Tochter. Er hat eine Tochter. Ist Ja. sie gesund, oder? Ja, sie ist gesund. Sehr gut. Und mit wem lebt er? Ja, während der Kooperation so frage ich. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ich notiere. Sehr gut, Herr Kollege. Was haben Sie oder welche Verdachtsdiagnose haben Sie? Was ist Ihre Die Verdachtsdiagnose? anamnestischen Angaben deuten akut Pankreatitis hin, weil sie Oberbauchschmerzen und Übelkeit und die Schmerzen strahlen in den Rücken aus. Und am wichtigsten ist dunkler Urin und glänzender Stuhl. Das deutet auf Pankreatitis hin. Ja. Und differenziell diagnostisch kommen Cholelithiasis. Okay, Sie haben gesagt, dunkle Urin und heller Stuhl ist sehr wichtig. Ja, sehr, sehr wichtig. Können wir bei weiteren Erkrankungen diese Zeichen sehen? Zum Ja, Beispiel Cholelithiasis. Cholelithiasis. Ja, richtig. Okay, aber Ihre Verdachtsdiagnose ist akute Pankreatitis. Pankreatitis, aber akute, da seit 4 Wochen hat der Patient solche Beschwerden. Das ist akuter Pankreatitis unter chronische Pankreatitis, glaube ich. Und ich habe ja, ich glaube, der Patient hat 3 Monaten solche Beschwerden, oder? In letzter Zeit ist es schlimmer geworden. Seit 4 Wochen hat er. Okay, wir können diese Situation danach ja wieder besprechen. Und welche Differentialdiagnose kommen in Frage? Ja, akut Cholelithiasis als Differentialdiagnostik kommen akut Cholelithiasis und ja, Gastroenteritis. Appendizitis in Betracht. Appendicitis, Oberbauchschmerzen. Ja, sie hat Bauchschmerzen und Appendizitis kann mit Bauchschmerzen anfangen. Aber seit 4 Wochen. Ah, ja, seit 4 Wochen ist Ich unauffällig, glaube, unwahrscheinlich. eine Perforation ist möglich bei diesem Zeitraum. Okay, Gastroenteritis oder Cholelithiasis. Was noch? Was könnte Ja, es? Myokardinfarktus natürlich. Myokardinfarktus kann unter Bauchschmerzen verstehen. Ja, oder es gibt auch leichte Erkrankungen wie Ulcus ventriculi. Ist es nicht möglich? Ulcus ventriculi oder Gastritis nicht möglich? Gastritis ist nicht möglich, aber Ulcus ventriculi. Ulcus ventriculi Ja, nicht Ulcus möglich? ventriculi ist möglich. Okay. Was planen Sie? Ja, Sie haben eine Verdachtsdiagnose und ein paar Differentialdiagnose. Was planen Sie? Um meine Verdachtsdiagnose festzustellen, würde ich als erste Maßnahme eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung rechne ich inspektorisch Ikterus und palpatorisch, ja, inspektorisch Ikterus, Kuhlenzeichen, Gray-Turner-Zeichen, aber das ist das tritt im schlimmsten Fall auf. Ja, palpatorisch errechne ich Abwehrspannung, Druckschmerzen und Was noch? was noch? Abwehrspannung, Druckschmerzen, Loslassschmerzen? Loslassschmerzen ist möglich. Ja, das ist eine körperliche Untersuchung. Ich glaube, wir können alle Untersuchungen durchführen. Was noch? Sie haben eine Cholelithiasis, solche Differentialdiagnose. Gibt es ein bestimmtes Zeichen? McBurney-Zeichen? McBurney, ich glaube, das ist für Nein. Appendicitis. Me Ja, M, aber ja. Murphy-Zeichen, ja. Während der Einatmen Patient hat Schmerz, ja. Während der Können Drücken Sie Patient stoppt die Einatmen oder während aufgrund von der Schmerzen. tiefen Einatmen drücken wir. Okay. Okay. Was planen Sie noch? Dann würde ich ein EKG schreiben lassen, eine kardiale Ursache auszuschließen. Natürlich würde ich vital Parameter messen, und ich würde, Labor-Untersuchung ist unerlässlich, deswegen würde ich Blut abnehmen. Bei der Labor-Untersuchung würde ich Leberwerte, Nierenwerte, Entzündungsparameter, Blutbild, Pankreaswerte wie Aminaz, Lipas, Cholestase-Werte, Elektrolyte, Blutzucker, Pankreaswerte, welche Pankreaswerte sind sehr wichtig? Lipas. Lipase oder Lipas Aminas? ist spezifischer. Aminas? Aminas Aminase? ist auch wichtig. Aber welches ist wichtiger? Lipas. Ja, genau, Lipase. Und Sie haben auch gesagt, Cholestase-Werte. Was meinen Sie mit Cholestase-Werte? Ich meine Alkalinphosphatas und GGT, Gamma-Glutamin-Transferas. Was noch? Cholestase-Werte? Ja. Bilirubin, ja natürlich Ja, Bilirubin. ja. Und Elektrolyte, Blutzucker, Hämoglobin A1c und Urinstatus, Stuhldiagnostik. Das ist Labor-Untersuchung. Gegebenenfalls würde ich Bauchsonografie durchführen. Und Gegebenenfalls oder unbedingt? Ja, nach der Laboruntersuchung gegebenenfalls ja, oder unbedingt? wenn Laboruntersuchung bei Laboruntersuchung Amylase Lipase erhöht ist, würde ich sofort ein Bauchultraschall durchführen. Okay, wenn es nicht erhöht ist, brauchen wir keine Sonografie, oder? Nein, Tut mir brauchen sehr wir in der Zentralnotaufnahme nach der körperlichen Untersuchung und Blutabnahme würde ich sofort Ultraschall durchführen. okay. Tut mir Okay. sehr leid, Herr Kollege. Ich wollte Ja. nur fragen. Okay, welche außer Ultraschall Sonografie? würde ich komplette Tomografie durchführen. Das ist Gold Standard. Und ja, am häufigsten Ursache ist Stein, deswegen würde ich ERCP planen. Okay, ERCP ist sowohl wann Diagnostik soll als auch therapeutische Methode. okay, ist es unbedingt oder gibt ist das eine dringende Situation? Nein, das ist nicht dringend. Ja, Sie haben gesagt, akute Pankreatitis. Welche Ursachen sind möglich? Stein, Alkohol. Okay, wenn der Stein gibt, wenn es Stein gibt oder wenn die Ursache Stein ist, sollen wir ERCP durchführen. Ist es dringende Situation oder können wir zum Beispiel ein paar Wochen, ein paar Tagen warten? Eine gute Frage. Oder? Es gibt auch alkoholische akute Ja, Pankreatitis natürlich. ist möglich, wenn der Patient alkoholische Pankreatitis, akute Pankreatitis hat, Mhm. sollen wir ERCP durchführen? Als Diagnostik können wir durchführen. Aber bei Oder Stein können wir auch therapeutisch durchführen. Okay, wie können wir unterscheiden? Ja, der Patient trinkt zu viel Alkohol, Ja, sie okay. trinkt viel zu viel Alkohol. Und Aber ich meine, ich habe falsch gesagt, ich habe falsch gesagt, Alkoholkonsum ist am häufigsten Ursache bei Akutpankreatitis. 60% glaube ich, 90% bei chronischer Pankreatitis Ursache, die Gründe liegt Ursache. Am häufigsten Ursache ist Alkoholkonsum, dann Steine. Okay, es gibt zwei wichtige Ursachen. Ja. Biliäre akute Pankreatitis. Ja, ich meine, ja, wegen Cholestas. Und zweite ist alkoholische. Wie können wir diese zwei Situationen unterscheiden? Gibt es ja Unterschiede? Laborwerte, als Laborwerte oder als klinische? Gute Frage. Klinisch oder Labor? Ich brauche Ihre Hilfe, Herr Oberarzt. Ja, Leberwerte ist sehr wichtig dafür. Ja, der Patient hat Ah, er GGT ist erhöht. Ja. ja, Leberwerte Und erhöht oder MCV ist auch nicht. erhöht. Ja, wir können durch diese Werte unterscheiden, ob der Patient alkoholische oder biliäre akute Pankreatitis hat. Richtig. Und ja, ich glaube, wir haben diese Diagnose festgestellt und wir brauchen eine Therapie. Wie können wir diesen Patienten behandeln? Was Ich würde die empfehlen Sie? Patienten stationär aufnehmen. Dann würde ich einen Zugang legen und Flüssigkeitszufuhr mit Elektrolyte beginnen. Dann würde ich symptomatische Therapie einleiten mit Analgetika, Antiemetika und dann gebe ich Antibiotika. Ernährungskarenz ist sehr wichtig. Sie sollte oder er muss fettarme. Ja, ich habe Ernährungskarenz empfehlen und ich Das empfehle, bedeutet, er ist nichts. ja, er ist nicht. Das Und ich empfehle auch eine Alkoholkarenz. Okay. Ja, Lebensgewohnheitenveränderung. Ja. Und was noch? Und Sie hatten gesagt auch ERCP. Ja, ERCP, wenn er Stein hat, empfehle ich ein ERCP oder plane ich ein ERCP. Empfehlen Sie Cholestektomie? Oh, gute Frage. Wenn Stein im Galle Blase vorliegt, natürlich empfehle ich Okay, Cholestektomie. aber Ortea Stein ist wichtig. am Anfang ERCP ist wichtig, wenn es Cholestase-Zeichen gibt. Ja. Aber wenn es kein Cholestase-Zeichen gibt, ist es nicht dringende Situation. Ja, wie Sie gesagt haben, Natriumkarenz und Volumen zu geben und Analgetikum sind akute Behandlung, akute Therapie. Ich habe noch eine andere Frage und meine letzte Frage, Herr Kollege. Okay. Ja, der Patient im ja der Patient hat keine alkoholische Geschichte und der Patient hat auch keine Cholestase. Was könnte es sein? Ursache. Welche Ursache könnte es auch sein? Ist eine Abkürzung. Idiopathik, Gallenstenose, Ethanol, Trauma, Skorpion. Das ist ein Tier, das ist ein Tier, ein Giftetier, und Mumps. Das ist Oral-Speichel-Entzündung. Entzündungen, ja, Entzündungen. Was noch? Und A. Ich habe A vergessen. Medikamente. Steroid, Medikamente. Welche R. Medikamente können verursachen? Welche Medikamente? Es gibt drei wichtige Medikamente. Vielleicht nicht so wichtig für die Prüfung. Ich habe es gelesen. Ich wollte ja mitteilen. Thiazide Ja. und Azathioprin, Immunsuppressiv und Valproat, Antiepileptik. Aber Yes. Thiazid ist ja beliebtes Medikament. Und okay, vielen Dank für Ihre gute, schöne, tolle Vorstellung, Herr Kollege. Ich gratuliere Ihnen und bitte nehmen Sie Ihr Zertifikat. Ich wünsche Ihnen erfolgreich in Ihrem Arbeitsweg. Danke, Herr Wörth. Abi soruları cevap veremedim ama. Abi zaten